Book 2 73 73 Memperbolehkan sesuatu. Etwas dürfen. Apakah kamu sudah boleh menyetir mobil? Darfst du schon Auto fahren? Apakah kamu sudah boleh minum alkohol? Darfst du schon Alkohol trinken? Apakah kamu sudah boleh pergi ke luar negeri sendiri? Darfst du schon allein ins Ausland fahren? Boleh. Dürfen. Bolehkah kami merokok di sini? Dürfen wir hier rauchen? Bolehkah orang merokok di sini? Darf man hier rauchen? Bolehkah membayar dengan kartu kredit? Darf man mit Kreditkarte bezahlen? Bolehkah membayar dengan cek? Darf man mit Scheck bezahlen? Bolehkah membayar dengan uang? Darf man nur bar bezahlen? Bolehkah saya kapan-kapan menelpon? Darf ich mal eben telefonieren? Bolehkah saya menanyakan sesuatu? Darf ich mal eben etwas fragen? Bolehkah saya mengatakan sesuatu? Darf ich mal eben etwas sagen? Dia tidak boleh tidur di taman. Er darf nicht im Park schlafen. Dia tidak boleh tidur di mobil. Er darf nicht im Auto schlafen. Dia tidak boleh tidur di Stasiun. Er darf nicht im Bahnhof schlafen. Bolehkah kami mengambil tempat ini? Dürfen wir Platz nehmen? Bolehkah kami melihat menu makanannya? Dürfen wir die Speisekarte haben? Bolehkah kami membayar sendiri-sendiri? Dürfen wir getrennt zahlen? Dürfen wir getrennt zahlen?